Ragnarok, Ro, Players und Khafrasandra. Ein Jahr ist es her, da begegneten sie sich zum ersten Mal. Ragnarok online. Einsam und allein stand sie jahrelang an einem abgelegenen Ort. Sandra in Love. Sandra in Love. Einsam und allein Tag für Tag. Bis eines Tages ein Genetik in einer eisigen, kalten Nacht voller Regen zu ihr kam. Sandra in Love. Sandra in Love. Trafen sich zwei Herzen und verlieben sich. Job bei Kafka statt und ging fort mit dem Genetik. Rufus. Heiratete ihn und leben glücklich bis heute in den Bergen von Einbruch. Sandra in Love. Grüne Wälder, viele Vögel. Sandra in Love. Eines Abends passiert es. Eine Höhle hat Rufus gefunden. Er ist Genetik und muss seine Neugier stillen genäht. Rufus betritt das Dungeon. Sandra wieder allein. So allein.